Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Hasta luego. Die Sonne drückte auf meinen Kopf und der Asphalt flimmerte vor meinen Augen. Die Röcke waren wieder kürzer und die Beine länger geworden. Mir konnte das recht sein. Das Haus mit der Nummer 12 lag unmittelbar am Fluss. Es war ein mittelprächtiges Einfamilienhaus mit Garten und einem Komposthaufen, der fürchterlich stank. Ich klingelte. Ein Mann öffnete und führte mich ins Wohnzimmer. Ehe ich etwas sagen konnte, hielt ich einen Martini in der Hand. Schön, dass Sie so schnell gekommen sind, aber eigentlich ist es bloß eine Bagatelle. Wissen Sie, Herr Sturzenegger, meistens sind es Bagatellen, die zu Krieg und Verwüstung führen. Das mag sein, aber in meinem Fall wird das nicht so tragisch sein. Ich vermute, dass das einfach bloß ein dummer Spaß ist. Drohungen sollte man ernst nehmen. Wenigstens so lange, bis man mit Sicherheit weiß, dass es nur grober Unfug war. Kann ich den Brief mal sehen? Ja, hier, um es gleich vorwegzunehmen. Die Schrift kommt mir nicht bekannt vor. So, so. Auch Sie sind nur eine Leiche auf Urlaub. Wer auferstanden ist, hat die Macht, Ihren Urlaub zu beenden. Das Nichts ist immer noch besser als dunkle Jahre im Korsett. Klingt ziemlich geheimnisvoll. Wissen Sie, was das bedeuten könnte? Nun, offensichtlich droht mir jemand damit, meinen Urlaub zu beenden. Mit anderen Worten, jemand will mich umbringen. Sieht ganz danach aus. Haben Sie Feinde, Herr Sturzenegger? Wer hat die nicht? Ich glaube aber nicht, dass ich Feinde habe, die so weit gehen würden. Das kann man nie so genau wissen. Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass Sie beobachtet werden? Anonyme Telefonanrufe? Nein, nichts. Vielleicht ist es tatsächlich bloß ein übler Streich, den mir jemand spielen will. Zum Beispiel, um mich nervös zu machen. Ich trank noch einen Martini und ging dann zurück in mein Büro. Ich machte einen Umweg und ging noch ein wenig am See entlang spazieren. Dann setzte ich mich auf eine Parkbank und las noch einmal den Drohbrief. Neben mich setzte sich eine Frau, die laut über Schwarze und andere Ausländer referierte. Ich stand auf und ging weiter. In meinem Büro wurde ich bereits erwartet. Sie hatte ein hübsches Sommerkleid an und ihre Haare waren schwarz eingefärbt. Ich bin Hanna Sturzenegger, die Frau Ihres Klienten. Haben Sie gelauscht? So was tut man doch nicht. Mein Mann hat mir erzählt, dass er Sie beauftragt hat, Näheres über den Drohbrief herauszufinden. Ihr Mann scheint das Ganze eher locker zu nehmen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er sich ernsthaft Sorgen um seine Gesundheit macht. Da täuschen Sie sich aber gewaltig. Seit er diesen Brief erhalten hat, ist er nicht mehr wiederzuerkennen. Er ist ausgesprochen nervös und macht sehr seltsame Dinge, die er früher nie gemacht hat. Zum Beispiel? Er kontrolliert jeden Abend, ob die Haustüre und alle Fenster verschlossen sind. Und er schaut sich immer genau um, bevor er das Haus verlässt. Und dann ist da noch die Sache mit den Telefonbüchern. Was für Telefonbücher? Telefonbücher aus dem ganzen Land. Plötzlich kam er mit einem ganzen Stapel nach Hause. Und seither sitzt er stundenlang vor den Büchern und sucht systematisch nach irgendetwas. Eine Adresse? Vermutlich schon. Aber wenn ich ihn darauf anspreche, schnappt er sofort ein und verzieht sich in sein Arbeitszimmer. Irgendetwas stimmt da nicht, Herr Maloney. Mein Mann hat Angst, große Angst. Ich weiß nur nicht, wovor. Haben Sie den Drohbrief gelesen? Ja, aber ich werde nicht richtig schlau daraus. Auch Sie sind nur eine Leiche auf Urlaub. Das ist, glaube ich, von einem Schriftsteller. Gibt es Leute, die Ihrem Mann schaden möchten? Sie meinen geschäftlich? Vermutlich eine ganze Menge. Mein Mann ist vor einigen Jahren als Nobody ins Spielautomatengeschäft eingestiegen. Mittlerweile hat er sich voll etabliert. Das passt natürlich einigen Leuten nicht. Einmal ganz abgesehen von den Leuten, die etwas gegen Spielautomaten haben. Einmal kam eine Frau Koch bei uns vorbei und hat sich darüber beklagt, dass ihr Mann dem Spielteufel verfallen sei und die ganze Rente verjubelt hätte. Wie wenn mein Mann schuld an dessen Charakterschwäche wäre. Wissen Sie die Adresse dieser Frau Koch? Ja, sie wohnten an der Lindenstraße. Die Frau lebt aber, glaube ich, nicht mehr. Ich werde der Sache mal nachgehen. Zuerst aber werde ich mir Ihren Mann einmal vorknöpfen. Wenn er will, dass ich den Fall aufkläre, muss er mit der Wahrheit herausrücken. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber dann beschwichtigt er mich wieder und sagt, dass das alles gar nicht so schlimm sei. Dabei sollten Sie ihn mal erleben, wenn das Telefon klingelt oder es an der Haustüre schellt. Da zuckt er jedes Mal richtig zusammen. Gemeinsam mit Frau Sturzenegger machte ich mich auf den Weg zu ihrem Mann. In seinem Geschäft war er nicht aufgekreuzt, also versuchten wir es in ihrem Haus. Die Türe war offen. Wir gingen hinein. Was danach kam, war der übliche Schrei einer Frau beim Anblick einer Leiche. Ich nahm sie zur Seite und drückte sie aufs Sofa. Sie schaute starr auf die Leiche ihres Mannes. Er war erschossen worden. Ich fühlte seinen Puls. Da war nichts mehr zu machen. Dann blickte sie plötzlich entsetzt auf die Tür, die vermutlich ins Schlafzimmer führte. Da! Sehen Sie mal, Herr Maloney, da steht etwas an der Türe. Tatsächlich. Und erst noch mit Lippenstift. Ganz schön dramatisch. Was steht denn da? Ich habe meine Lesebrille leider nicht bei mir. Hasta. Warten Sie mal, das klingt ausländisch. Hasta luego, glaube ich. Das kommt mir spanisch vor. Genau, das ist spanisch. Hasta luego. Die Polizei knipste einige Fotos und suchte nach Spuren. Nicht weniger als 3 Beamte begutachteten die Lippenstiftworte an der Türe, ohne daraus schlau zu werden. Ich setzte mich in einen anderen Raum und wartete. Mein Warten wurde belohnt. Mein Lieblingspolizist setzte sich zu mir. Dann strich er einige Schuppen von seiner Jacke und begann zu reden. War das wieder einer Ihrer unsäglichen Klienten? Kein Kommentar. Die Frau des Toten hat mir erzählt, dass es einen Drohbrief gab und dass dieser in ihrer Obhut ist, Maloney. Na mal raus damit, was stand in dem Brief? Auch Sie sind bloß ein Toter auf Urlaub. Toter auf Urlaub? Was soll der Quatsch? Haben Sie wieder mal eines dieser Bücher gelesen mit den seitenlangen Sätzen? Ich zitiere bloß den Drohbrief. Auch Sie sind nur eine Leiche auf Urlaub. Wer auferstanden ist, hat die Macht, Ihren Urlaub zu beenden. Das Nichts ist immer noch besser als dunkle Jahre im Korsett. Aha, der Brief stammt von einer Frau. Wie kommen Sie denn darauf? Das Korsett, Maloney, ein weibliches Kleidungsstück, ziemlich aus der Mode gekommen. Ich glaube, das war eher bildlich gemeint. Egal, Korsett und Lippenstift deutet doch eindeutig auf eine Frau hin. Da ist Liebe im Spiel, Maloney. Naja, unser Polizeigraphologe wird das anhand der Schrift sicherlich herausfinden. Graphologe? Sind die nicht zuständig für die Ahnengalerie? Ein Graphologe kann anhand einer Schriftprobe herausfinden, ob der Verfasser einen Ödipuskomplex hatte. Wunderbar. Dann zeigen Sie dem Graphologen doch mal dieses Hasta luego. Klingt ausländisch, nicht? Vielleicht steckt da die Mafia dahinter oder diese Cosa Nostro Camorino oder wie die alle heißen. Ich ließ den Polizisten bei der Leiche und der trauernden Hinterbliebenen. In einer Bar bestellte ich mir einen Whisky. Eine Spanierin servierte. Ich weiß gar nicht, wo alkoholfreie Detektive ihre Informationen herholen. Die Dame war clever und verdammt schön. Hasta luego, bis später. Nicht so forsch, wir kennen uns ja noch gar nicht. Hasta luego heißt bis später. See you later, capito? Ich trank noch ein Glas, dann ging ich zurück in mein Büro. Es gibt Leute, die wundern sich darüber, dass ich in meinem Büro ständig von Frauen erwartet werde. Sollen die sich doch wundern. Unser Eins hat schließlich auch seine Privatsphäre mit all den kleinen Erfolgsgeheimnissen. Diesmal saß eine Rothaarige da. Sie trug eine enge Bluse und hatte hübsche Brustwarzen. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, hinschauen. Möchten Sie ein Foto? Aber nicht doch. Ich genieße lieber den Moment. Im Zeitalter von Silicon Valley muss man sich an der Natur erfreuen, solange es sie noch gibt. Ich heiße Cecil Porter und bin verheiratet. Und ich heiße Philip Maloney und bin Nichtschwimmer. Mein Mann ist sehr seltsam in letzter Zeit. 500 im Tag plus Spesen. Extras kosten zusätzlich. Ich möchte, dass Sie herausfinden, was mit meinem Mann los ist. Er benimmt sich wirklich sehr ungewöhnlich, so als hätte er Angst vor irgendetwas. Und wie äußert sich dies? Er hat vor einiger Zeit einen Brief erhalten. Darin muss etwas gestanden haben, das ihn sehr beunruhigt. Er hat sich kurz darauf ein Videotextgerät gemietet. Und darauf schaut er jetzt Pornos an. Videotext ist eine Dienstleistung der Post. Damit kann man Informationen abrufen oder in Dialog mit anderen Teilnehmern treten. Mein Mann benutzt allerdings nur eine einzige Dienstleistung. Und die wäre? Das elektronische Telefonbuch. Er sitzt stundenlang davor und sucht etwas. Eine Adresse, irgendwo in der Schweiz. Das kommt mir bekannt vor. Sagt Ihnen der Name Sturzenegger etwas? Nicht, dass ich wüsste. Und hasta luego? Ist das ein Quiz oder was? Ich erzählte ihr die Geschichte, ohne näher in die Details zu gehen. Man soll ja seine Klienten nicht unnötig beunruhigen. Ich machte sie jedoch darauf aufmerksam, dass ihr Mann in Gefahr sei. Sie gab mir seine Geschäftsadresse. Herr Porter war Leiter eines kleinen Taschenbuchverlages. Er machte einen ziemlich gestressten Eindruck. Ein Privatdetektiv? Wie kommt meine Frau bloß auf diese Schnapsidee? Ich brauche keinen Privatdetektiv. Jemand bedroht sie. Das ist eine ernste Angelegenheit. Unsinn, ein Streich, mehr nicht. Ich habe jetzt keine Zeit für Detektivspiele. Jemand will sie umbringen und diese Person wird nicht davor zurückschrecken. Jetzt hören Sie doch auf damit. Umbringen! Wo sind wir denn hier? Im Wilden Westen? Los, hauen Sie ab. Ich muss dringend an eine Sitzung. Ich verabschiedete mich. Genau genommen wurde ich hinausgeworfen. Herr Porter war mir nicht sonderlich sympathisch. Aber das war kein Grund, ihn einem Mörder ans Messer zu liefern. Zudem war seine Frau meine Klientin. Ich besuchte die Frau meines ersten Klienten, Hanna Sturzenegger. Sie hatte Beruhigungsmittel geschluckt, war aber ansprechbar. Ich kann das alles gar nicht richtig verstehen. Das wird schon wieder. Sagt Ihnen der Name Porter etwas? Porter? Nein, nie gehört. Wieso? Es scheint so, als würden auch noch andere Männer auf die gleiche Art bedroht. Es muss da irgendein Zusammenhang bestehen. Porter hat einen Taschenbuchverlag. Tut mir leid, mein Mann hat den Namen nie erwähnt. Ich muss mich jetzt hinlegen, das ist alles zu viel für mich. Ich ging in die Bar. Diesmal bediente mich eine Jugoslawin. Langsam sah ich die Vorzüge einer multikulturellen Gesellschaft. Nach einigen Whiskys hatte sie Feierabend. Sie wollte unbedingt noch das Büro eines richtigen Detektiven sehen. Ich hatte nichts dagegen einzuwenden. Schließlich hat unsereins sonst nicht viel zu bieten. Sie setzte sich in mein Büro und sah mich herausfordernd an. Dann klingelte das Telefon. Die Polizei war am Draht. Es war nicht die Sitte. Maloney? Hasta luego, Maloney! Was soll der Quatsch? Ich bin beschäftigt. Hasta luego hat wieder zugeschlagen. Wo? Bei Porter? Porter? Nein, der Mann hieß Schmidt. Erschossen in seiner Wohnung. An der Tür steht Hasta luego. Mit Lippenstift? Genau. Kommen Sie zum Tatort, Maloney. Kann ich noch jemanden mitbringen? Das soll wohl ein Scherz sein, Maloney. Eine Leiche haben wir ja schon. Es sah aus wie beim ersten Mord. Die Spurensicherer hatten ihre Arbeit getan und die Leiche wurde gerade abtransportiert. Der Polizist stellte sich neben mich und wischte wieder ein paar Schuppen von seiner Jacke. Wenn er so weitermachte, würde er sich bald vollständig in Schuppen auflösen. Da scheint ein System dahinter zu stecken. Vorhin am Telefon, da haben Sie doch noch einen Namen erwähnt, Maloney. Ist da etwa noch ein Mann im Spiel? Schon möglich. Haben Sie irgendwelche Spuren sichergestellt? Wir gehen davon aus, dass es tatsächlich eine Frau war. Kleines Kaliber, wie beim ersten Mord. Und wir haben einige blonde Haare sichergestellt. Ziemlich lang. Sieht so aus, als ob es zu einem kleinen Kampf gekommen wäre, ehe sie schoss. War Schmidt allein im Haus? Ja, ein Junggeselle. Seltsam ist, dass im ganzen Wohnzimmer Telefonbücher herumlagen. Auch er muss eine Adresse gesucht haben. Scheint so, als hätten beide Opfer die Täterin gekannt. Nur, weshalb gingen sie dann nicht zur Polizei? Vielleicht liegt das an Ihnen. Braucht schon eine gewisse Überwindung, in Ihre Nähe zu treten? Die hatten beide Angst. Todesangst. Die Frau muss ein ziemlich starkes Motiv gehabt haben. Nur, was für eines? Ich ließ ihn rätselnd zurück und ging in eine Telefonzelle. Frau Sturzenegger war nicht zu Hause. Bei Porters meldete sich auch niemand. Ich schaute auf die Uhr. Es war 5 Uhr morgens. Ich ging zu dem Haus der Familie Porter und legte mich in den Vorgarten hinter ein Gebüsch. Es stank auch hier nach Kompost. Ich rauchte vor mich hin und wartete. 2 Stunden später verließ Frau Porter das Haus. Eine weitere halbe Stunde später klingelte eine Postbotin. Ich lauschte. Was wollen Sie? Ich habe einen eingeschriebenen Expressbrief für Sie. Okay, wo soll ich unterschreiben? Oh, shit. Hab leider keinen Kugelschreiber bei mir. Muss ihn vorhin liegen gelassen haben. Könnten Sie vielleicht... Okay, kommen Sie schnell herein. Porter schaute sich misstrauisch um, dann verschwand er mit der Postbotin im Haus. Dann fiel plötzlich ein Schuss. Ich fluchte und rannte zu dem Eingang und stürzte ins Haus. Zu spät. Porter lag, blutüberströmt, am Boden. Die Postbotin ließ die Waffe fallen und lächelte mich an. Keine Angst. Es ist vorbei. Haben Sie nicht etwas vergessen? Bitte? Hasta luego. Sind Sie von der Polizei? Beinahe. Weshalb mussten die 3 Männer dran glauben? Das ist eine lange Geschichte. Sie könnten sie für mich mal auf den Klappentext reduzieren. Vor 7 Jahren wurde eine Postfiliale überfallen. 2 Millionen Beute. Die Täter wurden nie gefasst. Sturzenegger, Schmidt und Porter? Und ich. Wir waren zu viert. Es klappte alles bestens. Wir wechselten 3-mal das Fluchtauto. Dann passierte es. Sturzenegger fuhr den Wagen, passte einen Moment nicht auf. Er schleuderte, überschlug sich. All dies geschah auf einer Landstraße. Ich blieb mit Kopfverletzungen liegen. Die 3 anderen waren nur leicht verletzt. Sie versprachen, Hilfe zu holen. In Wirklichkeit hauten sie mit der Beute ab und ließen mich liegen. 8 Stunden dauerte es, bis mich jemand entdeckt hatte. Weshalb haben Sie die 3 nicht einfach verpfiffen? Ich lag im Koma. Hatte Glück, dass ich überhaupt noch lebte. Ich konnte danach weder sprechen noch gehen. Auch mein Gedächtnis war weg. Alles musste ich wieder von Neuem lernen. Wie ein kleines Kind. Erst gehen, dann sprechen. 5 Jahre lang war ich in Behandlung. Und auch heute noch habe ich fürchterliche Kopfschmerzen. Und jetzt wollten Sie sich rächen? Die 3 nahmen wohl an, dass ich tot war. Alle 3 hatten mit der Beute eine Existenz aufgebaut. Sie waren erfolgreich. Und ich vegetierte vor mich hin. Dabei wollte ich nach Spanien. Hasta luego. Bis später. Das waren die letzten Worte, die ich von Ihnen hörte. Damals, nach dem Unfall. Bis später. Wir holen Hilfe. Und jetzt? Jetzt ist alles aus. Die Rache hat mich am Leben erhalten. Ich wollte es Ihnen heimzahlen. Jetzt spielt alles keine Rolle mehr. Ich bin zufrieden. Sie setzte sich auf das Sofa neben der Leiche. Ich rief die Polizei und verschwand dann. Die Postbotin hatte keinen Grund mehr abzuhauen. Sie hatte ihre Mission erfüllt. In meinem Büro fand ich die Jugoslawin. Sie lag unter meinem Schreibtisch und schlief. Ich ließ sie weiterschlafen. Dann machte ich mir einen Kaffee. Ich trank langsam und rauchte. Die Jugoslawin erwachte. Ich zog den Telefonstecker raus und dann machten wir da weiter, wo wir aufgehört hatten. Das Leben war gar nicht mal so übel, wenn man es genau bedachte.